steigen zum Tor der Sonne empor. Wir lassen die Erde zurück. Kamerad, alle Leben müssen warten. Kamerad, Erde viel ist da, wir starten. Kamerad, die Losung ist bekannt. Wir stellen die friedlichen Wehren zum letzten entscheidenden Schlag. Wir halten Gericht, ein Weltreich zerbricht, das wird unser stolzester Tag. Kamerad, Kamerad, alle Leben müssen warten. Kamerad, Kamerad, der Befehl ist da, wir starten. Kamerad, Kamerad, die